verbietet Gott im fünften Gebot auch dem geistigen Leben des Nächsten zu schaden, klar. Gott verbietet im fünften Gebot auch dem geistigen Leben des Nächsten durch Ärgernis zu schaden.